So, wollen wir anfangen? Oder habt ihr noch was anderes vor? Ne? Na gut. Dann ran an den letzten Durchgang. Jetzt, ja. Jetzt. Wo ich immer wieder in der Scheiße lande, wo ich eh bin, in der Personenebene. Ja, du landest da gar nicht, ja, die ist nie weg. Immer mit da ist. Die ist nie weg. Die immer mit da ist, wird mich auch kein neues Denken, was dieser Gadatta gesagt hat, dass das alte Denken stirbt, neues Denken erscheint, holt mich aus der Scheiße an und raus. Also das, ja, aber das ist aber nichts. Aber das Denken ist ja auf der Person. Aber das ist das neue Denken, dass dich nichts rausholen kann, weil du nicht drin bist. Dass es nicht vergeht, dass du die persönliche oder die, egal welche Ebene, die sind jetzt schon immer da. Du kommst nicht raus aus dem, was du bist. Das ist das neue Denken, weil da gibt es nicht den Gedanken, dass du dem entkommen kannst, was du bist. Aber das ganze Denken der letzten 40 Jahre ist ja nur Angstvermeidung und ja, das ist altes. Das ist altes. Was bleibt dann übrig von dem Denken? Ja, gar nichts. Alles. Alles war. Alles für nichts und wieder nichts. Kommt nichts Neues, Tolles. Ja, das ist ja das neue Denken, dass da nichts Neues kommt. Nicht nur so voller Freude, voll zufrieden. Normal, das alte Denken ist, dass immer was Neues kommt, beim Neuen kommt was möglicherweise dann mehr oder weniger bei raus. Aber das neue Denken wäre, es wird, egal was kommt, es wird nicht neu. Es ist weder alt noch neu. Es ist immer frisch, frisch, frisch, frisch, frisch. Altes Denken heißt, immer den alten Kram auf den Tisch und dann durchkauen, durchkauen, wiederkauen, wiederkauen. Also das Alte ist ein Kuhdenken, der Kuhfaktor, und der andere ist dann Paradox, der Paradeochse, der denkt nicht mehr. Ich meine, so meint er das, wenn ihr mich fragt, was er mit dem neuen Denken gemeint hat, dann deutet darauf hin, dass da gar keine Gedanken mehr sind, weil alles ist selbst. Aber um in die Scheiße der Person reinzukommen, brauche ich doch das alte Denken. Ohne das alte Denken komme ich doch gar nicht in die Scheiße rein. Du warst ja nie drin, das ist das Problem. Und du wirst auch nie rauskommen, das ist das Problem. Weil du nie drin warst in dem persönlichen Denken, wirst du auch nicht rauskommen. Wer hat das gehabt, das alte Denken? Wer hat die Person? Wer ist der Besitzer des Ganzen? Wirst du nie finden. Du kannst immer nur so Perlen an einer Kette auflisten und dann sagen, das ist eine Geschichte von Sensationen, die sich auf eine Seelenschnur aufgezogen haben und dann sagst du, das ist meine Person. Aber es ist doch nur eine Kette mit Perlen drauf von sensationellen Ereignissen. Was du denkst zu sein. Es war doch nie das, was du bist. Und wenn die Seele gekappt wird, also die Kette bricht, dann gibt es viele Momente, aber keinen mehr, der sie hat. Nie gehabt hat. Ist ja nur eine Idee, die zusammenhält. Diese Sammleridee. Die hat einen Namen dann. Karl oder Friedrich. Und da reiht sich dann diese scheiß Perle drin auf, Perle an Perle, aber die hat ja nie eine Realität gehabt. Es war ja ein Konstrukt von vornherein. Es war und ist ein Konstrukt und es wird ein Konstrukt bleiben. Soll ich mal wieder diese Aufreibung entgegenkommen? Bis der Körper, bis es wirklich Platz und der Körper dann wirklich die Energie in was anderes geht. Dann ist das Ende der Kette. Und dann fängt irgendwas anderes an. So der Anfang der Kette, Ende der Kette. Dazwischen, denkst du, bewegt sich dein Leben. Also Geburt und Tod. Das ist dann diese Kette von sensationellen Ereignissen, was man dann mein Leben nennt. Das war ein Witz. Also zwei Ereignisse, die dann zusammen, also wie so ein Sandwich, dazwischen liegen deine Momente. Ich Hamburger, mittendrin Miet. Minzmiet. Ich bin Klops. Bang. Und hinter, wenn er zusammenführt, Beifall. Die Rolle gut gespielt und Schuss. Der perfekte Schauspieler. Er tat mal wieder richtig so, als wenn er gelebt hätte. Bravo! Rio Bravo! John Wayne, Peng! Neue Rolle. Diese ganzen wichtigen kleinen Dinge, Geburtstage und Geburt meiner Tochter und dieser ganze Ding, was man dann so als Höhepunkte seiner Kette. Boah! Konfirmation, Geburt und erste Verliebtsein, das und das und das. Boah! Herrlich, ja? Höhepunkte meines Seins. Dann sitzen manche zu Hause, wie man selbst, und überlegt, wie viele Freundinnen hatte ich? Und man listet sie sich nochmal auf. Und dann vergleicht man, wen hätte man doch oder auch nicht? Was hätte man lieber vermeiden sollen und was nicht? Diesen ganzen Scheiß. Ja? Ist es nicht lustig? Ja. Ich finde es lustig. Es ist meistens mehr lustig. Weniger ist schon schwer zu finden. Es ist schon sehr lustig. Wo man sich so dran aufmacht. Und du sagst, es gibt keinen Kommen. Bitte? Es gibt keinen Kommen. Meinst du damit die Erfahrungen, die kommen, die gehen? Ja, die kommen ja nicht beim Kommen, das ist ja das Schlimme. Ja, auf welcher Stufe? Die sind ja schon längst da, die Erfahrungen. Die erscheinen, die vergehen. Die erscheinen noch nicht. Die sind schon längst da. Okay. Und dann beim Gehen gehen sie auch nicht. Die Scheiße ist immer da. Das Potenzial zeigt sich und dann ist das Nächste, was aber im Potenzial wieder verschwindet. Aber es zeigt sich ja nichts Neues. Ist ja schon längst da. Es erscheint ja noch niemals. Der nächste Moment ist schon vollkommen da und der geht, ist doch immer da. Wie ein Film mit seinen Frames da. Der neue ist nicht ein neuer Frame, der ist schon längst da. Und der jetzt scheinbar hier ist, der ist immer noch da. Du guckst immer nur auf diesen einen. Aber die da nachkommen und die da schon da waren, die sind immer noch da. Also kommt doch nichts. Es erscheint noch niemals. Da ist noch niemals eine Erscheinung. Weil der dir alles als Erscheinung erkennt, ist Teil des Rahmens. Es gibt keinen Kommen aus dem Rahmen. Ja. Genau. Du bist eingerahmt. Das ist doch Rahmen und Rahmen ist in einem Rahmen. Rahmen ist Rama, also der wird auch immer Rahm ausgesprochen in Indien. Das A wird immer weggelassen. Ist auch nicht Shiva, ist schief. Ich lüge jetzt nicht, mach keinen Witz. Alle lachen. Was? Ne, Advait. Da ist kein A. A wird nicht ausgesprochen. Ich sitze ja nicht umsonst in Bombay. Die erzählen mir das schon alle, wie es richtig ist. So, Ram. Aber der Rahmen ist schief. Oder? Was? Der Rahmen ist schief. Nein, Rahmen. Der Rahmen ist schief. Ich würde sagen, Rahmen, der Gott ist schief gewickelt, ja. Wenn er sich also im Rahmen erfährt. Er fährt sich im Rahmen, aber er ist nicht im Rahmen. Hm? Na, jetzt aber. Ich weiß, es ist, auch wenn du es verstehst, es bringt nichts. Gott sei Dank. Ich werde dir tausendmal erklären und du fällst immer wieder in diesen Rahmen zurück. Die Frage ist so schön aus. Welche? Ja, ich weiß nicht mehr. Ich hatte sie mir so schön ausgedacht. Zurechtgelegt. Hm? Mhm. Der Strickmuster war doch so schön. Jetzt finde ich keine Stricknadeln mehr. Mhm. Heiß gestrickt. Weißt du, was das heißt? Heiß gestrickt. Heiß gestrickt. Die platzt sofort weg. Eine Hose, die heiß genäht ist oder heiß gestrickt, die hält nicht. Mhm. Heiß genäht, heiß gestrickt, mit der heißen Nadel genäht. Mhm. Was? Ich verstehe doch, oder immer wieder vergessen, Teil von dem... Ja, von dem nächsten Moment. In diesem Moment ist vielleicht, der schon da ist, das Verstehen da, und der nächste Moment hat das Verstehen nicht in sich, also kann es auch nicht da sein. Also jetzt ist Verstehen, aber wenn es in der zukünftigen Moment nicht da ist, dann ist es auch nicht da. Das kannst du auch nicht mitnehmen. Das, was hier ist, kann nur hier sein. Und wenn es dann ein bisschen im nächsten ein bisschen rüber scheint oder so, dann ist, aber irgendwann ist es weg, eh. Das kann in den nächsten Rahmen noch ein bisschen rüber scheinen oder so als Ahnung verbleiben oder als in dem Moment sein, aber dann irgendwann ist es weg, das weißt du. Jedes noch so tiefe Verstehen hat seine Halbwertszeit. Wie irgendwas. Und dann ist es weg. Futsch. Ist doch wunderbar. Das Gute und das Schlechte geht gleichermaßen. Was du als gut und schlecht bezeichnest oder was du als angenehm und unangenehm, was ist daran jetzt so furchtbar? Ist doch Freude, dass nichts bleibt. Temporär ist kurz mal was da, tiefer Einblick, alle Nebel haben sich gelichtet, ein Lichtblick, ich gehe jetzt ins Motz. Und dann ist der Lichtblick wieder weg und dann ist Dunkelheit. Dunkelkammer. Schon sind wir mumifiziert. Die Mumie grüßt. Ja. Und dieser Lichtblick, ist es das Bewusstsein da? Da ist nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Moment, wo einer denkt, er versteht was. Mhm. Ist auch nichts Besonderes. Wie oft hast du den schon gehabt? Wo sind die früheren geblieben? Hast du dein Tagebuch geführt? Oder? Wenn nicht, dann würde ich dir... Ich meine Zeit lang, schon lange her. Schon lange her. Ich schreibe nichts mehr. Ich habe gerade an einen Film gedacht, den ich über Quantenphysik gesehen habe. Und da wurde es auch ähnlich auch mit Bildern dargestellt. Ich kann es aber auch nicht wiederholen. Aber als du vorhin von einem Block gesprochen hast, oder wenn du jetzt von von einem Film, der gedreht ist und nicht mehr zu verändern ist. Naja. Das ist ähnlich, wie ein Block. Die Realität dargestellt als so ein Block von, also alles ist schon da und es fällt gerade das Licht dahin oder die Aufmerksamkeit dahin. Nein, das fällt nicht irgendwo hin, das ist einfach nur das Bewusstsein, was dann durch viele Kamerapositionen, du bist ja nur die Kamera für das. Das guckt aber aus allen Kameras gleichzeitig in dem Moment. Das ist nicht jetzt ein Lichtblick oder ein Scheinwerfer. Die absolute Wahrnehmung schaut überall auf sich, in verschiedenen Variationen. So nicht ein Lichtblick und dann ist da die... Das ist wieder viel zu persönlich. Ja, ich kann es mal mehr so genau... Aber ich sag's dir jetzt. Fertig. Ja. Ich kann es nicht mehr wiedergeben, aber... Wie aber? Guck hier in diesem Raum hier, da sitzen, was weiß ich, 40, 50 Leute... Und jeder ist eine Kamera fürs Sein. Eine Perspektive, ein Referenzpunkt, aus dem es schaut. Ja, ja. Und diese Birne und das Ding, auch sogar die Uhr guckt dich an. Das sind ja nur die menschlichen Referenzpunkte. Sogar die Lichter gucken, alles guckt auf dich, auf sich selber. Alles erfährt sich in allem gleichzeitig. Zur selben, da ist kein Aber drin. Nee, höchstens dieser Zeitaspekt. Da ist kein Zeitaspekt drin. Wo ist denn da die Zeit? Was denn? Ja. Wo ist denn die? Hier, das ist doch keine Ort, Zeit. Du doch nicht. Durch mich. Durch dich guckt doch keiner. Ich gibt's doch gar nicht. Durch mich. Das ist Die will sich total, die will jetzt unbedingt noch wer sein. Wenn ich schon, dann bin ich ja wenigstens Kamera. Kamera bin ich aber, oder? Aber oder nicht? Dann guckt das Sein durch mich. Da freut sich aber das Werkzeug. Bin ich jetzt ein Spiegelobjektiv oder eine einfache Digitale? Was interessiert mich? Was interessiert mich das? Was interessiert mich das? Du hast damit angefangen, ich hau auf den rum, auf den es betrifft. Meine Güte. Ohne dass ich haue. Hau nicht, ich bin doch nur eine Kamera, ich bin doch nur ein Sprachrohr. Ich bin doch nur der Lautsprecher, hau das Sein. Das Sein triffst du nicht. Also muss ich schon den Lautsprecher treffen. Oder was? Ist der Lautsprecher auch gleichzeitig Mikrofon? Hm? Oder Mikrofoni? Das Dom heißt es Mikrofoni. Licht und Sound. Light and Sound. Alles nur Licht und Vibration. Ja? Om, Licht, Schieber. Er hat schon lange aufgehört, dir zu folgen. Ja, jetzt macht sie mich wieder fertig. Rede ich wieder. Rede ich wieder. Ich höre doch gar nicht mehr zu. Quasi noch weiter, ich höre doch gar nicht mehr. Das sind die Richtigen. Aber Fragen stellen. Und ich soll dann noch antworten. Dann gucken sie sich an und sagen, ich höre doch gar nicht mehr zu. Red ruhig weiter. Ich müsste echt frustriert sein. Ne? Mit diesen Sprachrohren. Ja. Also, hat einer noch eine Quantenfrage? Warum habe ich Füße? Warum nicht? Das sind doch die Quanten. Die Quantenfrage. Quantenphysik. Kann ich auch ohne Füße laufen? Soweit die Füße tragen. 50er Jahre, das waren noch Filme. Die Serie war ein Feger. Das war ein Feger, wa? Ja. Da kann man heute doch alles für wegwerfen. Der ist durch das Schnee gewandert, meine Güte. Das war kalt. Was? Unter die Wölfe, genau. Wow. Schau. Ja, gut. Gibt es hier noch was Physikalisches? Na gut. Gehe ich wieder auf diese Seite. Schweiz. Du hast mich gerade so vorgelegt. Das war wie ein... Das war eine verräterische Bewegung. Wenn man schon sitzt, ist man schon verdächtig. Ja gut, noch Fragen zum... Vielleicht Leichen, die Todeserfahrung der Leichen. Was? Nochmal. Leichen können eine Todeserfahrung machen. Leichen können eine Todeserfahrung machen? Ja, die Todeserfahrung der Leichen. Habe ich doch nie gesagt. Der Stand heißt vollendet auch. Habe ich nie was von gesagt. Nur Leichen vergleichen. Nur Leichen vergleichen, habe ich gesagt. Nee, das sind alles Leichenvergleiche. Weil nur Tote kann man vergleichen. Ich habe aber nicht gesagt, dass nur Leichen eine Todeserfahrung machen. Das hört sich aber nicht schlecht an. Meine Leiche hat gerade eine Todeserfahrung gemacht. Ich glaube, dein Kuckucksohr hat falsch geschlagen. Das hast nur du gehört. Ich glaube, das hat kein anderer gehört. Ich höre es dann. Du hörst das dann, ja. Und dann wirst du dich aber wundern. Ich habe gesagt, die Erfahrung von geboren werden macht dich nicht geboren und die Erfahrung von sterben lässt dich nicht sterben. Und alles, was man vergleichen kann, sind Leichen. Leichen bedeutet, die relative Objekte von Sein sind, die in sich nicht Leben sind, sondern nur eine Facette davon. Was? Jups? Jups. In der Schule. Was meint ihr jetzt damit? Da husten ja die Flöhe sogar, oder? Wow. Das ist wirklich der alte Affendenk. Wenn ein Affe sich kratzt, wirft sofort, fängt der. Dann geht die ganze Bande. Das ist schon ein Zeichen, dass wir nicht getrennt sind. Vom Affen? Nein, von überhaupt. Von überhaupt? Von was auch immer. So einer, wenn einer anfängt zu gehen in der Höhle, auf einmal werden sie alle müde. Und da kommt, ja. Du hattest von dieser Todeserfahrung gesprochen oder von dem, dass dieses Selbst oder das falsche Ich sterben soll. Habe ich nichts von gesagt. Vielleicht war es auch mal im Interview, das war auch zuletzt, bevor die Pause losging. Nee, da habe ich gesagt, dass du, ja, dass Ramana die Todeserfahrung gemacht und dieser Gata davon gesprochen haben. Aber die machst du jede Nacht, das ist ja nicht, dass du die machen musst, sondern dass ich weise dich darauf hin, dass du jede Nacht im Tod stirbst. Also der Schlaf ist Bruder, also ist der Tod, oder der Bruder des Todes ist der Schlaf. Weil beides ist nicht verschieden, nur beim Schlaf wird man morgens wieder wach und beim Tod halt nicht. Aber in der Natur ist sie nicht verschieden, der Tief-Tiefschlaf ist die reinste Todeserfahrung. Die Abwesenheit von einer Anwesenheit von Leben, das nennt man Todeserfahrung. Da haben wir ja gerade von unserem Jesus, der gestern aus dem Ding wiedergekommen ist, ist ja zu den Toten gegangen. Der Bedeutung ist aber, dass er in die Abwesenheit von Erfahrung gegangen ist. Also die Abwesenheit von Sein. Und auch in der Abwesenheit von Sein war seine Natur, die, das, was er ist, immer noch, was er ist. Das ist die Initiierung in den vierten Zustand bei Jesus, wo er dann Christus wird. Der initiiert in den vierten Zustand. Und da ist ein Gewahrsein, dass der Tod ihn nicht berühren kann. War keiner da, der das registriert. Das hat damit ja nichts zu tun, ob einer da ist oder nicht da ist. Aus einem Bewusstsein wurde ein Gewahrsein. Das relative Bewusstsein, dass es bedingt ist an Gegenwärtigkeit, wurde zum Gewahrsein, was nicht bedingt ist an Gegenwärtigkeit. Das heißt nicht, dass einer da sein muss oder nicht da sein muss. Das hat keiner was davon, das ist was anderes. Man kann sowas nicht einfach so was? Passieren, also einfach so. Ist dir was passiert? Dass diese falsche Vorstellung von einem Ich einfach verblasst oder verschwindet. Ja, aber wem passiert das dann? Ja. Wem passiert das dann? Und wer braucht das? Oder nicht passiert, ist ja genau, also dass dieses, das, was man meint, was ist passiert, oder derjenige, der meint, er. Ja, aber es bleibt immer im Intellektuellen. Aber das ist doch alles intellektuell. Alles bleibt im Intellektuellen hängen. Das kannst du ruhig verstehen, aber trotzdem bist du immer noch dann in dem Verstehen. Und da braucht es einen, der das versteht. Wenn du das nicht absolut erfahren hast, weil von der absoluten Erfahrung kommt keiner wieder. Davor ist immer noch Zweifelhaftigkeit. Da ist der Zweifel regiert. Weil alles, was du verstehen kannst, ist zweifelhaft. Also auch das zu verstehen und das auch dann einzusehen und das irgendwas, das ist zweifelhaft. Und dann landest du immer in diesem relativen Bewusstsein wieder. Kann das nicht einfach irgendwann wegfallen? Kann, das ist alles doch zweifelhaft. Du sagst kann, alles was mit kann anfängt, das hat eine Kanne und da ist ein Griff dran, wegwerfen. Spekulation. Nur diese absolute Erfahrung, dass du auch bist in der Abwesenheit von Anwesenheit, das kannst du nicht verneinen mehr. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Da ist eine Zweifelslosigkeit, dass du bist, mit und ohne. Aber nicht durch ein Verstehen hervor, nicht durch ein relatives Kommen und Gehen. Alles, was bis zum dritten Zustand ist, ist zweifelhaft. Der wird dich immer wieder durch die Peri jagen da. Vom relativen Gewahrsein zum relativen Bewusstsein, zum relativen Körperbewusstsein, wieder zurück, Geist, irgendwas. Alles immer fragil, sehr fragil und bedingt an ein Verstehen und Wenn und Aber. Aber aus dem vierten, letzten Samadhi, da kommt keiner wieder, weil da kann gar keiner sein. Und da ist kein Kann. Und da ist kein Kant. Da hat keiner was erkannt in dem Ganzen. So, jetzt habt das. Was? Die Frage kommt noch. Woher weißt du das? Die Frage kommt noch. Die was? Naja, eigentlich stimmt es. Woher weißt du das, dass die Todes, wenn du sagst, die Todeserfahrung? Die hatte ich schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Aber es wirkt lange. Aber du bist ja nicht körperlich gestorben. Also klar bin ich körperlich gestorben. Ich bin vollkommen körperlich gestorben. Und was lebt dann jetzt noch? Ja, muss ich das wissen? Na, aber organisch bist du ja nicht gestorben. Also glaubst du? Na, gehe ich nochmal aus. Das siehst du weißt es nicht. Du spekulierst. Na, ich sehe dich ja, du bewegst dich. Denkst du? Wenn du mich nicht denken würdest, gäbe es mich gar nicht. Wenn ich nicht weiß, ich es nicht, ja. Also du weißt gar nichts. Du denkst im Moment. Du spekulierst. Wenn du mich nicht denken würdest, gäbe es mich gar nicht hier. Du wirst mich gar nicht sehen. Du gibst mir einen Namen, du gibst mir eine Form, nur weil du mich denkst. Aber du warst da, bevor ich dich gedacht habe. Wer war da? Du warst da. Für dich? Nö, aber ich habe... Also, du spekulierst doch nur, dass ich vorher war, bevor ich hier saß. Du spekulierst und spekulierst. Weil du daran gewöhnt bist und weil alle anderen Spekulanten dir zustimmen würden. Weil Spekulanten brauchen diesen Spekulationsrahmen, wo sie Annahmen haben. Die Annahme, dass der andere geboren ist und die Annahme, dass er geboren ist. Und die Annahme, dass da Organe sind und der muss leben und der das. Alles nur Annahme. Alles, keiner weiß Bescheid. Aber jeder nimmt was an. Hm? Annahme, dass deine Mutter gesagt hat, du bist meine Tochter. Du bist hier rausgekommen und du glaubst dem. Du weißt es gar nicht, du weißt gar nichts. Second-Hand-Gedanken und Konzepte, die da irgendeiner eingetrichtert hat, von irgendeinem Punkt aus. Ja, dann gucke ich mir die Nase meiner Mutter an, dann denke ich mir, okay. Ja, du bist naseweiß. Das nennt man naseweiß. Der naseweiß. Nee, keiner weiß irgendwas. Die ganze Wissenschaft hat versucht, Materie überhaupt zu finden und hat sie nicht gefunden. Energie hat noch keiner gefunden. Keiner weiß, was Energie ist. Noch niemals Elektrizität haben sie gefunden. Die können nur die Auswirkungen von ihr, aber nicht, was es ist. Und dann sagst du mir, ich habe Organe. Du weißt das. Du weißt doch noch niemals, was Strom ist. Du kannst vielleicht Kaffee kochen, aber du weißt nicht, womit. Ja, ist so. Energie hat noch keiner gefunden. Nur noch die Reaktionen werden gemessen. Also was ist dann mit deinen Organen? Mit meinen Organen? Ist das jetzt organisiert? Haben wir das jetzt organisiert? Übereinkunft, dass du ein Organ hast, ich habe ein Organ. Was machen wir jetzt mit dem Organ? Was machen wir mit dem Organ? Wer hat das größte Organ? Sind wir Organiker? Ja, das sind dann Organiker. Ich habe also zwei, die übereinstimmen, dass sie ein Organ haben. Organiker. Ja, ja. Dann eine Leichenerfahrung bestätigt die andere Leichenerfahrung. Das Organ spenden. Lass es uns spenden. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Es ist eigentlich unmöglich, das zu verstehen. Oder überhaupt zu akzeptieren, weil wenn du das akzeptierst, gibt es dich als Person gar nicht mehr. Das kannst du gar nicht zulassen. Ostern. Alles Ostern. Du hast von einem Todeserfahrung gesprochen, aber das ist wirklich blöd. Was? Du hast von einem Todeserfahrung gesprochen. Ich habe doch gerade gesagt, das ist ganz natürlich, jede Nacht da. Das ist doch nichts Besonderes. Jetzt machst du wieder da einen Hermann draus. Ich sag nur, blöd hast du davon gesprochen, weil dann sitzt es fest. Blöd? Ja. Warum kommst du überhaupt? Geh raus hier. Dann wirfst du mir davor, dass ich hier was erzähle. Nee, nicht blöd für mich. Kein Wort. Hab ich doch gerade gesagt. Dann darfst du gar nicht zuhören. Das ist schon passiert. Warum erzählst du mir das überhaupt? Jetzt weiß ich es und jetzt muss ich mit dem Scheiß rumgehen. Ich habe das gehört in meinem Wohnen und ganz alleine ohne dich. Was? Ach, das Interview, da war ich, nur ich da. Da warst nur du und die Stimme. Ich und das Interview, ja. Blöd habe ich das gehört. Kein Vorwurf. Das hört sich aber... Das nennt man dumm gelaufen. Das ist wieder so ein Hinweis darauf, dass das auch genauso zu sein hatte, weil das hättest du auch nicht verändern können. Jetzt ist es eh zu spät. Was machst du jetzt damit? Es geht auch wieder. Warte noch ein Weilchen und dann ist wieder weg. Zieht sich der Vorhang wieder zu. Jetzt aber. Ja, Eine Frage. Wenn jemand stirbt, richtig stirbt, geht's dann? Wie richtig stirbt? Was ist, was ist falsche Sterben? Wenn der Körper stirbt. Der Körper stirbt? Zeig mir mal einen lebendigen, zeig mir mal einen lebendigen Körper. Okay, zum Beispiel. Zeig mir mal, wo ist denn der lebendig? Was? Nein, ich will. Frag mal deine Hand, bist du am Leben? Lebst du? Ja, sonst könnte ich sie ja nicht mehr bewegen. Wer bewegt die denn? Mein Sein. Dein Sein? Was ist denn dein Sein? Zeig mir mal dein Sein. Das sieht man ja nicht. Wie sieht man dich? Du redest von etwas, was du gar nicht weißt. Hast du auch wieder nur gehört von irgendwem, der gesagt, nein, du hast ein Sein? Ich habe es nicht gehört, wenn jemand. Du hast es gelesen oder was? Nein, wenn jemand stirbt, den ich kenne. Du kennst wen? Du kennst dich ja noch niemals selbst, geschweige denn wen anders. Jetzt fängst du aber an hier. Wenn jemand stirbt, den ich kenne. Es ist schon vorbei, ne? Wenn man sich das überlegt, ich kenne wen? Ich kenne mich ja noch nicht mal selbst. Kennst du dich? Nein. Bist du Schweizerin? Ja, Moment. Vielleicht? Kannst du mir nur vielleicht sagen. Bist du eine Frau? Ja, im Moment auch. Wie im Moment? Du weißt es ja gar nicht. Da musst du erst mal hingucken dann erst wieder. Du musst dich erst mal wieder erinnern, dass du Frau bist. Es ist immer nur zu spät. Das ist eine Erinnerung von irgendeiner... Was auch immer, dann kommt so, oh, ja, Frau, Schweizer, und dann guckt, oh ja, ich muss Frau sein. Hat man mir erzählt. Und weiter, was bist du sonst? Seele? Zeig mir mal deine Seele. Nein, ich will dir nur zeigen, du kannst mich dir nicht zeigen. Du kannst das, was du bist, mir nicht zeigen. Du kannst es gar nicht wissen, dass es ist. Du kannst dir noch nicht mal selbst zeigen, was du bist. Desto mehr du zurückgehst in etwas, desto mehr verschwindest du. Da gibt es keinen, den du finden kannst. Alles, was du erfahren kannst, kannst du nicht sein. Und dann ist der Körper, bist du nicht. Dann bist du der Geist nicht. Dann bist du das Ich nicht, die Seele nicht. Das Gewahrsein nicht. Gehst immer weiter und findest dich nie. Und dann sagst du, ich kenne wen. Der stirbt da vorne. Ich kenne wen, der mich kennt. Gleich, frag dich. Und was ist jetzt die Frage? Da ist was, was... Nein, da ist was, was nicht, sich nicht mehr bewegt, kannst du sagen. Da hat sich was bewegt vorher und dann bewegt es sich nicht mehr. Das kannst du vielleicht noch, das lasse ich noch zu. Obwohl das noch nicht mal stimmt. Weil die Atome des Körpers bewegen sich immer noch, sonst wäre da gar kein Körper da. Also was bewegt sich da nicht mehr? Also das, was den Stuhl stehen lässt, lässt auch den Körper da. Und das eine bewegt sich und der Stuhl nicht. Obwohl ab und zu bewegt sich sogar der Stuhl, wenn man ihn trägt. Aber was trägt den Stuhl? Was trägt dich? Zwei weiß ich die Frage nicht mehr. Ja, dann hat es sich ja gelohnt. Ich habe heute der Hinweis ist auf was kann denn sterben da? Du hast doch niemals das Leben gefunden da drin. Ich meine jetzt nicht mich. Ich meine ja, aber auch, du meinst einen anderen, was ist denn jetzt damit? Ich meine jetzt nicht mich. Ich meine einen, den ich kenne. Muss man, überleg mal, was du mir da erzählst. Ich kenne da wen, der stirbt, aber ich meine nicht mich. Was ist das denn? Hm? Ich weiß die Frage auch nicht mehr so. Welche Frage? Ich hatte am Anfang. Ich weiß die auch nicht. Wo wolltest du hinaus? Das ist mal ein schönes Wort. Worauf wolltest du hinaus? Nee, nein, ich wollte... ich muss halt wieder so sagen, wenn jemand gestorben ist, wie kann es sein, ja, dann ist, wenn du schon sagst, wenn jemand gestorben ist, dann gibt es ihn ja noch. Ja, in einer anderen... Wie anders? Ohne Körper. Gibt es ihn oder gibt es ihn nicht? Ohne Körper halt. Man sagt doch, er hat sein Leben verloren, och der Arme. Nein, das Leben nicht. Nein, sagt Körper. Aber, man sagt es so. Ja. Er hat sein Leben verloren, der Arme. Hat er noch Arme oder nicht? Nein. Ja, was jetzt? Wirst du Totengräber werden? Nein. Nein, Totenwäscher? Auch nicht. Weil die wehren sich nicht mehr. Das ist ein schöner Job, der wird gut bezahlt. Die wehren sich nicht. Die kannst du gut schminken, anziehen. Kannst du anmalen, wie du willst. Nägel schneiden. Die wachsen nämlich noch weiter eine bestimmte Zeit. Und dann sagt man, die lebt ja, der Körper lebt nicht mehr, obwohl die Nägel wachsen. Die Haare wachsen noch. Hm. Verrückt, ne? Was? Ja, aber es hört sich gut an. Ja, ja, ist auch. Aber, also bewegt sich noch was. Zumindest die Haut zieht sich zurück. Kannst du dich wieder leben? Der Gammler stirbt. Der Vergammler. So, was war deine Frage? Ich traue mich nicht mehr zu fragen. Muss wieder Mut fassen. Ja, es gibt so schöne Berichte darüber, dass die Seele sich dann löst und aus dem Körper löst, eine Energie, die da rausschwebt. Nein. Wieso gibt es verschiedene Menschen, die das genau gleich wahrnehmen? Ist das das Konzept, das sie in sich tragen, oder? Keine Ahnung. Wie kommt es, dass wir jetzt alle hier Ähnliches wahrnehmen, obwohl jeder was anderes wahrnimmt eigentlich? Wenn du jeden fragst, was hier passiert, jeder einen anderen Bericht gibt. Wo trotzdem so eine Übereinkunft ist, dass hier ein Raum ist, dass die Lichter so sind und hinter ein paar Sachen werden dann stimmen, aber viele Sachen absolut nicht. Wenn du alle fragst, was ich gesagt habe oder so, jeder würde was anderes sagen. Also wo ist da die Ähnlichkeit? Das meinte ich jetzt nicht. Was meinst du denn? Dass in den Berichten dann immer wieder steht, da gibt es ein goldenes Licht oder ein Licht tritt raus nein, oder nein, ein Frieden, der dann eintritt. Nein. Dass die Präsenz so stark wahrgenommen wird. Ja, weil du dich darauf konzentrierst. Weil du so konzentriert auf, dass deiner stirbt. Du gibst dein ganzes Tunnelvision auf diese Person, die da weggeht. Wenn du es jetzt machen würdest, es gibt von Douglas Harding so eine Technik, durch eine Röhre auf einen anderen schauen. Die Präsenz ist dermaßen stark, wenn du dich darauf konzentrierst. Nur auf das Gesicht. Du verliebst dich total in das Gesicht und in die Präsenz, die da ist. Das ist genauso mit dem Toten, weil deine ganze, alles ist weg, deine ganze Vergangenheit, Zukunft, du bist nur konzentriert auf den Moment. Dann ist Präsenz da. Also es ist nicht irgendetwas, was Magie ist, es ist einfach nur... Und wenn dann der Körper sich entspannt, dann möglicherweise auch dann die Präsenz, die dann energetisch wahrgenommen wird, in einem Raum übergleitet oder irgendetwas. Alles das ist möglich, aber ist ja nicht. Und jetzt? Was machen wir damit? Ja. Dann ist er tot. Und jetzt? Und dann wird man wieder rührig, weil dann muss man sich drum kümmern. Wunderschöner Moment. Ne? Ja, noch einer, der gern stirbt. Ja, diese Bezeichnung, er hat das Zeitliche gesegnet. Das finde ich so schön, die Bezeichnung dafür, für Sterben. Das Zeitliche gesegnet. Damit man es den Nachfahren leichter macht. Ihm geht es jetzt besser. Jetzt hat er es hinter sich. Ich habe so oft gehört, wir hatten ja eine Kneipe zu Hause und jede Woche war eine Beerdigung. Also Feier auf dem Saal. Entweder Hochzeit, Beerdigung oder Taufe oder 60., 70. Und die ganzen, wie sie sich unterhalten, dieser Wechsel von Stimmung. Und die Beerdigungen waren immer am lustigsten, muss ich sagen. Da wurde, nirgends wurde so gut gefeiert wie auf Beerdigungen. Da war Hoffnung, weil es, irgendwann ist es vorbei. Oder doch sind wir da. Was? Nee. Es ist wirklich so, es ist wirklich die Hoffnung, es wird ja auch vorbei sein. Und dann vergibt man seinen Nachbarn, den man da trifft, weil im Angesicht des Todes ist jeder Hader, den man mit ihm hatte, nebensächlich. Man verbrüdert sich wieder, ist ja alles nur schlimm, man stößt an und man ist ein Herz und eine Seele und ein Glas Bier, Korn oder irgendwas. Nee, es ist eine wunderbare Stimmung. Im Angesicht des Todes wird alles nebensächlich. Diese ganze, was auch immer, deine sogenannten schweren Sorgen deiner Kindheit und was der dir angetan hat und wer dir die Freundin genommen hat und deine Freundin und was er da mit der Grenze gemacht hat und diese ganzen Dorfangelegenheiten sind weg. Bloß nächsten Tag kommen sie wieder. Aber im Angesicht des Todes ist weg. Da haben die keine Bedeutung mehr. Und wenn du jetzt hier siehst und wenn die dann sagen, einer, der weiß, irgendwie, der sieht alles als schon tot, dann ist alles andere belanglos. Dann freu dich an mir, dann freu dich, weil es ist schon weg. Alles das, was man als Probleme, als Sorgen, als Belastung, ist schon weg. Diese Leichtigkeit des Seins ist eben da, wenn tot ist. Gut ist. Tot heißt keine Bewegung, nichts, um das du trauern musst, weil es schon tot ist. Trauern tust du nur vorher, bevor du stirbst. Dass du vielleicht sterben könntest. Ach, ich, wenn du schon tot bist, Freude. Tot. Man freut sich aber noch lebt. Das ist halt, also, was nochmal? Man kann sich ja nicht freuen, nur weil man weiß, man ist schon tot. Man würde sich ja freuen, man lebt ein Leben. Wieder bei Eis. Das das nennt man Sisyphus. Am letzten Tag fängt man wieder von null an. Die letzten 5 Minuten kommen dann wieder solche Fragen, wo du dann wieder für nächstes Mal wieder. Darum werde ich werde nur noch dieses wöchentliche und jeder muss von Anfang bis Ende da sein. Ja, meine ich jetzt echt. Ganz radikal jetzt. Dieses Jahr ist das letzte Jahr mit einzelnen Sitzungen. Denke ich mir jetzt mal. Ja, gut. Noch irgend sowas? Ich hätte noch einen Witz zum April. Ja, du. Ich weiß nicht, ob der hier erwünscht ist oder so. Nee. Probier mal. Probier. Mama, Mama, Papa hängt im Keller. Mutter und Kind rennen runter. April, April, Papa hängt am Söller. Was? Wie? Wo hängt er? Am Söller. April, April, Papa hängt am Söller. Was ist denn Söller? Das ist Dachboden. Am Dachboden. Ich glaube, der Witz hängt. Ja. Kein Problem. Das kann man üben. Ihr Vater ist doch gestorben. Was? Die lacht sich tot. Bei ihr hat es gestimmt, oder was? Ich fand den so blöd witzig. Blöd und witzig. Blöd witzig, machst du jetzt über alles. Ich bin jetzt schon im Training. Laffi, Laffi. Ja, noch irgendwelche anderen tieferen, höheren. Nichts mehr. Hier noch was? Ja. Ja? Wenn der Schwerpunkt tiefer sinkt, dann wird sich so ein Raum auf, der griechisch ist und still ist und aus dem man quasi nach draußen blicken kann oder der Welt zugucken kann. Nochmal von vorne, ich habe es nicht richtig. Das ist irgendwie echt schwierig. Wenn das Zentrum der Wahrnehmung tiefer sinkt, dann öffnet sich so ein Raum, der totaler Friede ist und Stille ist. Und wenn man aus dem Raum kann man quasi rausgucken, in die Welt gucken und selber quasi zuschauen. Und dann ist es aber so, dass das, was sich da draußen abspielt, füllt nicht diesen Raum aus, sondern es entsteht eine totale Distanz. Doch, ich weiß, aber ich höre relativ zu. Weil du relative Wahrnehmung beschreibst. Ja. Darum höre ich relativ zu. Also beschreibst etwas, was möglich ist. Und dann wieder natürlich, kannst du darin verweilen. Oder gehst du wieder zurück zu der relativen Wahrnehmung, wo das Zentrum nicht tief ist, sondern irgendwie in dieser Ebene wieder und ständig wieder wechselt. Ja, ja. Ja, ich höre zu. Da gibt es etwas, was schöner ist. Ja. Ja, aber weil da etwas ist, was schöner ist, ist dieses schlecht. Nee. Ja, weil sonst wirst du ja gar nicht von reden. Nee, es ist... Du hast, wenn ich dir zugehört habe, habe ich gesagt, du hast mir gesagt, da ist ein tieferes Zentrum, von wenn man von da aus schaut, ist ein tieferer Frieden. Ja. Also beschreibst du etwas, was tieferer Frieden ist und ein anderer Frieden als der Frieden, der hier ist. Aber der ist ja zugänglich. Wie zugänglich? Das heißt doch nicht, ich habe doch nichts von zugänglich gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein verschiedener Frieden. Ja. Ja, und das kann der Frieden nicht sein. Frieden, der verschieden ist, ist ein Totenfriedhof. Ja. Das ist ein Frieden, der relativ ist. Der bedingt ist ein mehr oder weniger Bewegung oder Nichtbewegung. Und da kannst du Referenzpunkte finden zwischen. Aber das kann nicht der Frieden sein, nach dem du dich sehnst, der so fragil ist und ständig wechselt. Der ist schön. Aber weil er schön ist und eine schöne Erfahrung ist und damit eben anders ist als der andere, der vielleicht nicht so schön ist, es ist halt ein relatives Erlebnis von einem relativen Erfahrenen, der tiefer geht und höher geht oder in einer relativen Form von relativem Wissen oder relativen Erscheinung oder Nichterscheinung. Da können wir drüber reden, aber wie gesagt, es ist sehr fragil. Du kannst halt durch bestimmte Bedingungen versinkst du drin und dann sinkst du wieder hoch, wie so ein, was auch immer. Nee, ist wunderbar. Aber wenn du nicht hier sein kannst und der Frieden, der hier bist, und wirst es da nicht werden. Also der Frieden ist schon durchgängig da. Ja, aber wo ist der nicht? Und wann war der nicht? Nee, er ist eh da. Ja, wie eh da? Meister Eda? Meister Eda. Pumuckl kümmert sich drum. Ich kann dir nur eins sagen, den Frieden, über den wir reden können, ist nicht der Frieden, der ist. gewisse Distanz, die entsteht. Ja, was kann denn das Distanz sein? Zu was? Da gibt es ja wieder Zweiheit. Ich verschieden von das. Ja, das kann doch nicht das sein, was sein ist. Oder Frieden ist. Oder das Absolute. Hm? Nee, ich frag dich. Das ist wieder ein Traum. Das ist ein Traum von Verschiedenheit. Ich bin verschieden von dem, was dann wahrgenommen wird. Ich bin die Leinwand und das sind die Projektionen. Ich bin im tiefen Frieden und da ist bewegter Krieg oder irgendwas, wie immer das bezeichnet. Und wer trennt sich dann davon? Und wer empfindet sich als in der Distanz zu etwas anderem? Du kommst immer nur auf Ich. Das relative Ich, das dann in der Distanz sein kann. Da ist das relative Ich in einem tieferen Frieden, aber da hinten ist noch was anderes. Also gibt es mich und etwas anderes. Und wenn ich in der Welt bin, bin ich nicht im Frieden, weil die Welt mich bewegt, aber wenn ich dann in der Distanz bin, bin ich unbewegt von dem Bewegten. Das empfinde ich dann als tiefer Frieden oder als nicht bedingt sein von dem, was da vorne passiert. Aber es ist ein relativer Vorteil. Und dieser relative Vorteil ist ein relativer Nachteil, weil es einen gibt, der ihn braucht. Von Grund auf. Hört sich immer gut an, ich weiß, es ist auch verführerisch, da zu verweilen und man möchte immer das drin sein, das Ganze. Aber es ist halt nun mal wieder eine andere Täuschung, das ist alles. Man landet in irgendeiner Heimat, die wieder nur eine falsche Heimat ist. Weil da, wo man landet, hebt man auch wieder ab und geht dann wieder woanders hin. Ja, aber es ist zumindest eine temporäre Heimat. Ja, aber dann geh in den Wellnessbereich und fertig. Das ist wie so ein Seins-Wellnessbereich. Ja. Sag das doch gleich. Wenn ich das als Täuschung erkenne. Wer erkennt das als Täuschung? Schon wieder eine Täuschung. Ja, was immer mit wenn erscheint und kann und Ding und so, das weißt du. Das ist immer täuschen, tarnen und verpissen. Bundeswehr. Nach hinten weggetreten. Ich bin jetzt General. Ich habe viele, die sich beschweren bei mir, warum musst du mir alles kaputt machen? Und ich sage nur, die haben dann diese es war so angenehm da. Jetzt weiß ich noch gar nicht, was überhaupt. Ich sage, das genau das ist es, wo du gar nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. Das ist dein natürlicher Zustand. Denn nicht bedingt ist ein vorne oder hinten oder irgendwo sein. Vollkommene Abwesenheit einer Idee von dem, was du bist oder nicht bist. Und der absolute Vorteil ist, dass du gar keinen brauchst. Ja, weiter. Und der Rest ist immer im Trüben fischen irgendwie. Man angelt immer im großen Sein und irgendwann kriegt man einen Fisch. Aus Zufall hat man so eine Fischerfahrung und denkt, das ist es jetzt. Dann haut er dich wieder in die Pfanne, der Fischer. Der Fisch stinkt nach einer Zeit halt, das ist alles. Weil jede Erfahrung nach einer Zeit fängt sie an zu stinken, weil sie relativ ist. Egal welche. Vollkommen irrelevant. Dann doch gleich lieber hier im Scheiß sein und. Oder auch nicht. Dann wechselt oder wechselt nicht. Dann bin ich hinten so gut wie vorne oder auch nicht oder was auch immer. Dann gibt es wieder ein Hinten-Ding und. Ach Gott. Wie in Bochum, woanders ist auch scheiße. Bottrop. Kastrop-Broxel. Es ist eigentlich merkwürdig, beobachte ich seit einiger Zeit, obwohl hier letztendlich jeder Vogel, der so hochgeworfen wird, als ein Gedanke oder was auch immer, genau, wird direkt und relativ zielsicher abgeschossen. Ohne zu zielen. Irgendjemand, der sich aufmacht und mit irgendetwas in die Arena tritt, wird durch den Raum gejagt. Das nennt man Treibjagd. Und früher oder später erledigt. Und Und in alledem muss ich feststellen, es fühlt sich wunderbar an. Sport, Spiel, Spannung. Und darin liegt so eine gewisse Verführung, dem einen besonderen Wert beizumessen oder so, ah ja, ich komme der Sache näher oder ich bewege mich in die richtige Richtung. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Richtung ich gehen soll. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Richtung, und das scheint die richtige Richtung zu sein. Es fühlt sich gut an, also da muss was dran. Ja, aber das ist doch nur die Geschmacklosigkeit, die dich so fasziniert. Diese, wo du gar nicht wissen musst, ob du bist oder nicht bist. Diese, was du gar nicht mehr greifen kannst. Ja, aber das ist das nicht. Ja, aber ich meine, das ist der... Die Attraktion, die so als Richtung da ist. Ja, die Tendenz ist da. Ja, aber das ist doch schon das Notwendige, weil wenn die Tendenz da ist, dann ist es so eine Tendenz, und wenn die dich dann mitnimmt, dann ja, gibt es doch nur ein Auslaufding da. Und die Tendenz ist der Tendenz, ein wenig Glauben zu schenken. Ja, aber jetzt, was du gerade versuchst, ist, das wieder in Zweifel zu ziehen und wieder niederzumachen. Du versuchst es jetzt. Irgendwie als so als Überlebenskampf, weil dich das ein bisschen in Gefahr bringt und jetzt versuchst du es wieder so ein bisschen runterzuholen und Ding, damit du damit leben kannst. Ja, ja, das ist genau das. Und wenn ich jetzt dann intellektuell verstehe, kann ich es auch beherrschen wieder und kann zurück zu meinen kleinen Übungen. Aber was auch immer. Ich weiß, das ist so eine kleine. Ich weiß, dass ich hier gar nichts machen kann, so oder so. Die Stimmung ist eigentlich das Einzige, was übrig bleibt, wenn was ist. Aber nicht, dass du weißt, warum. Also diese Furchtlosigkeit, die Stimmung der Furchtlosigkeit, dass man schießt, was man schießen kann, ohne Angst, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Diese Verlustangst nicht da sein, also ja, diese vollkommene Abwesenheit. Bitte? Das ist etwas Wunderschönes, es wird abgeschossen trotzdem. Und dann kommt ein neuer Vogel hoch und er wird wieder geschossen. Und es gibt keine, es gibt immer genug Vögel, das glaubt. So viele Spatzen kannst du gar nicht zählen, die man da abschießt. Also es gibt keinen Mangel an Vögeln. Es wird auch nie aufhören. Ja, und das ist der Sport. Nee, wenn ich hier was erzähle, es ist wie Rama, den haben wir auch gefragt, warum erzählst du immer noch was? Es gibt doch nichts zu tun, das Sein ist perfekt. Da gibt es doch nicht irgendwas zu erzählen drüber. Warum bist du immer noch hier, unsere Fragen zu beantworten? Was ist überhaupt deine Intention noch? Sport. Ja, Sport. Einfach nur Sport. Das ist wie so, du hast nun mal die Waffen dafür und dann bewegt sich was und du schießt es ab. Aber nicht, weil du denkst, dadurch wird etwas besser oder schlechter. Du schießt einfach. Ist nicht, dass man dann denkt, da gibt es dann einer, der was versteht, oder wenn ich dann alle Konzepte von ihm getötet habe, dann bleibt da das übrig, was da ist. Nein, die Konzepte hören nie auf. Du schießt einfach nur auf Spatzen, die... Vogelfänger bist du. Ich bin kein Vogel. Meinst du, ich fange die und füttere die dahinter auch noch? Jetzt bist du aber, jetzt machst du mich aber her. Die Schweizer wollen dann immer zum Arbeiten bringen. Vogel fangen und dann auch füttern müssen. Die werden abgeschossen und dann nächster. Da sind genug Katzen, die hungrig sind. Nee, aber wenn überhaupt, also die sind länger über eine Zeit, du hast gar keine Chance, wenn du rausgehst, da weißt du gar nicht mehr, wohin. Meistens ist da wie Matsch. Der Name muss sich schon anstrengen, damit du überhaupt dran denkst, was kommt morgen, was kommt nachher oder wo wohne ich oder Ding. Habe ich viele Berichte und dann müssen sie sich wieder sammeln, so zusammenziehen, bevor dann wieder, müssen sie schon, dann muss einer anrufen, ach ja, ich bin da, die Nummer und dann meine Adresse oder. Aber es kommt natürlich wieder, aber was möglicherweise ich halt versuche, zumindest dich wegreden, ich rede dich tot. Egal mit was. Also die Todeserfahrung ist meine Absicht. Die Todeserfahrung, wo es dich gar nicht gibt. Als etwas, was du definieren kannst. Und das Größte wäre der Todesschuss. Nein, da gibt es keinen Todesschuss. Wofür? Dann wäre ja was notwendig. Nein, da ist Matsch und dann geht es wieder zurück zu diesem normalen Ding. Und es ist wieder nichts passiert. Es muss ja keiner dahin verweilen. Weil in dem, was du bist, kannst du nicht verweilen. Da gibt es keinen Verweiler. Sei, was du nicht sein kannst, in der Abwesenheit und in der Anwesenheit. Ich kann nur zeigen, ich kann das abwesend machen, das relative Wesen. Aber das abwesend sein kann auch wieder anwesend sein. Und dann bist du wieder genau in dem. Aber du bist trotzdem, was du bist. Es hat keine Bedeutung, es hat keine Konsequenz, da zu sein oder da zu sein. Also kein Vor- oder Nachteil für das, was du bist. Du bist genauso absolut hier im Relativen wie da in was anderem, Nicht-Relativen. Im Zeitlichen genauso wie im Nicht-Zeitlichen. In der tiefsten Erfahrung wie in der höchsten oder mittleren oder irgendwo. Deine Natur wird nie verändert durch irgendetwas. Das kann ich ständig zeigen oder versuchen zumindest, darauf hinzuweisen. Ich kann dich das nicht lehren oder ich kann dich nicht dazu machen oder ich kann dir nur zeigen, guck, schau. Und keiner außer dir kann das sein, was du bist. Und kümmere ich dich nicht um, ob irgendein anderer das ist, weil möglicherweise gibt es gar kein Hier, das sein könnte. Also die ganzen Fragen, ob der Meister oder der Meister, ob das richtig ist, dieser ganze Schmarrn oder ob einer das geschafft hat, ob der wirklich erwacht ist, dieser ganze Humbug, den man ständig sich rumschleppt, das ist alles totaler Müll. Sicherlich habe ich das nicht korrekt erinnert, was ich jetzt sage, aber in der Tendenz korrigiere ich wieder. Wenn von Verwirklichung die Rede ist, dann verwirklicht sich das Absolute im Relativen? Nein. Nee. Dann gibt es ja zwei. Dann gibt es das Absolute und das Relative. Ja. Nein, das sind... Das ist nicht nur Deckung gleich, das ist im Wesen nicht verschieden. Die Wirklichkeit ist die Natur von der Verwirklichung. Noch einmal bitte? Die Wirklichkeit ist die Natur von der Verwirklichung. Der Verwirklichende, das Verwirklichen und Verwirklichte in der Natur sind nicht verschieden. Also auch damit ist nicht da eine relative Verwirklichung. Es ist immer eine absolute Verwirklichung. Eine absolute Wirklichkeit und die absolute Verwirklichung sind nicht verschieden im Wesen. Im Wesen sind sie nicht verschieden. Die Anwesenheit ist genauso absolut wie die Abwesenheit. Es gibt nur Absolutheit, es gibt nur das, was Brahman oder das Selbst ist. Und Verwirklichung heißt nur die Verwirklichung, dass es das ist, was der Verwirklichende ist, der Vater, der Geist und der Sohn. Also die ganze Erfahrung, die ganze Szenerie, das Ganze, was immer ist, ist das. Es gibt nichts außer dem, was das ist, was du bist. Du bist nie getrennt als Seher von dem, was du siehst. Im Wesen bist du und das Gesehene nicht verschieden. Aber du empfindest es so. Und dass du dann eben, dass für dich deine Natur wird, dass du als Seher getrennt bist von was du siehst, das ist so eine Automatik dann. Und ich erinnere dich dann nur daran, dass es nie, dass durch die Art und Weise, wie du dich erfährst, du dich als getrennt erfährst, aber dadurch nicht getrennt bist von etwas. Ich kann dich daran erinnern. Aber das Einzige ist, dass eben möglicherweise die Erfahrung, dass du mit und ohne bist, eben die alle Fragen erübrigen. Weil da, wo es vollkommene Abwesenheit gibt, gibt es nie eine Frage. Und in der Anwesenheit gibt es die Fragen von einem Phantom, was für sich möglicherweise erfährt, dass es getrennt ist von der Welt. Das wird immer Fragen haben. Das kann dir nicht helfen. Also im absoluten Nichtwissen und im absoluten Nicht, was immer erfahren von dem, was du bist, das zu sein, was du bist, was du nicht sein kannst, ist das, was man Wissen nennen könnte. Was nicht bedingt ist an einer Anwesenheit von einem Wissenden, der weiß oder nicht weiß. Aber wenn du mich anders fragst, dann würde ich sagen, die Natur des Wissenden und die Natur des Wissens und des Gewussten ist nicht verschieden. Da gibt es nicht zwei. Aber das kannst du dann intellektuell verstehen, aber es wird immer im Verstehen hängen bleiben. Weil die Erfahrung fehlt. Also die Todeserfahrung, wenn alles stirbt und du trotzdem bist, was du bist. Und dann das bist, was Wirklichkeit ist. Und aus dieser Wirklichkeit dich verwirklicht. Aber egal wie du dich verwirklichst, nicht wirklicher wirst in der Art und Weise, wie du dich verwirklichst. Oder ob du dich überhaupt verwirklichst. Dass deine Natur nie mehr oder weniger wird in irgendeiner Art und Weise. Das kann ich dir jetzt sagen. Aber allein mir fehlt der, wie der Geist ist, das Wissen oder der Glaube. Aber diese gewisse Wirklichkeit an sich braucht nicht, dass es da eine Todeserfahrung gibt. Die höchste Wirklichkeit kennt keine höchste Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit kennt keine Wirklichkeit. Und das, was wirklich... Es hat nie was gebraucht. Es braucht sich auch nicht verwirklichen, aber es verwirklicht sich nun mal. Und weil die Verwirklichung nie angefangen hat und die Wirklichkeit nicht angefangen hat, weil sie im Wesen gleich sind, kannst du sie auch nicht aufhören. Du musst also in der Verwirklichung genauso sein, wie du in der Nichtverwirklichung. Und du bist es. Das heißt, es hat nichts mit Notwendigkeit zu tun. Es hat einfach, so ist es. Die Wirklichkeit verwirklicht sich. Moment für Moment. Ich habe gesagt, dass Ramana oder Nisargadatta davon gesprochen haben, dass man ohne diese Todeserfahrung im Intellektuellen hängen bleibt. Und ich weiß noch nicht, ich werde mich noch mal in mich gehen und ob ich da zustimme. Ich bin unentschlossen. Nee. Was? Ich tue nur so. Nein, der Hinweis, den ich gerade gebe, ist, ich muss nicht wissen, ob das wahr ist oder nicht, um zu sein, was ich bin. Können, kann, muss nicht. Oder muss, kann nicht. Egal, wie du es willst. Es sind beides nur Hinweise, auch von Ramana. Und es sind beides nur Hinweise. Oder nur was immer. Da gab es einen, der gesagt hat, mit dem er geredet hat, der scheinbar dann schon das realisiert hatte, sagte, und was ist mit deiner Todeserlebnis? Welcher Tod? Dann war er zufrieden. Kommt halt darauf an, zu wem er redet und in welcher Art und Weise es passiert. Es ist also nicht irgendwie... Es ist... Meistens die ganzen Bücher sind aus dem Kontext genommen. Dann weißt du gar nicht, wie es dazu gekommen ist, warum er das gesagt hat. Und zu wem. Weil du wirst merken, ich rede mit jedem anders. Total verschieden. Manchen haue ich rein wie ein Berserker und bei anderen bin ich total zart. Oder irgendwas, oder Verständnis, oder das. Ich weiß nie, wie ich reagiere, aber für mich ist es immer genau richtig. Es resoniert genau entsprechend. Was soll ich tun? Nichts anderes. Also ich kann immer nur das tun, was ich tue, und für mich ist es immer das Beste. Oder das Schlechteste. Vollkommen irrelevant. Ich kann alles einfach nicht anders. Es ist so und nicht anders. Fertig. Und darüber zu spekulieren, wie wäre es, wenn es anders wäre, das ist einfach ein... Ich bin zu faul dafür. Ich bin einfach vollkommen faul. Ich bin das Faulste, was ich nicht kenne. Weil das, was ich bin, hat nie was gemacht. Und das, was macht, auch nicht. Dass ich nicht kenne, hör zu. Ja. Deswegen frage ich nochmal nach. Ja. Das ist halt das Paradox. Das, was du absolut nicht kennst, was nie etwas getan oder nicht getan hat, könntest du als das Faulste. Das nennen sie in Indien auch. The laziest of the laziest. Das Faulste der Faulen. Das ist ein Jani, der gar nicht weiß, was ein Jani ist und was kein Jani ist. Der nur Janis kennt. Also wo nur Jana ist und nur Janis kennt. Da gibt es nicht mich und dich in der verschiedenen Ebene von ich bin jetzt der Meister und du bist da unten oder so, ich bin im Gottbewusstsein und du im Schweinestall der menschlichen Existenz. Da ist Auge in Auge mit dem, was du bist. Eye to eye. Manchmal, wenn geschossen wird, wird das anders für Augen. Ich kann doch nur so rücksichtslos auf mich schießen, weil ich weiß, es macht mir nichts. Wie könnte ich, wenn ich wirklich wen sehen würde in seiner sogenannten menschlichen Qual, so mit ihm umgehen, wenn ich für mich das Realität hätte, dass da einer ist, den ich verletzen könnte, dann könnte ich doch nicht so auf ihn schießen. Ich kann doch nur so rücksichtslos voll reinhauen, mit Kanonen auf Spatzen rauen, wenn ich sehe, oder ich mich als das sehe, was nie verletzt werden kann, und auch keine Konsequenzen tragen muss. Man kann das nicht einmal lieben. Nein, das ist einfach Rücksichtslosigkeit, weil es da gar keiner Rücksicht bedarf. Wenn ich hier Rücksicht nehmen würde auf Befindlichkeiten und ob es einem gefallen würde, ich glaube, ich würde nach Hause gehen, sofort. Dann hätte ich echt ein Problem. Wir auch. Nein, das Schöne ist, es passt sich immer an. Nach einer Zeit bleiben nur die übrig, die das genauso empfinden, weil die empfinden das, da schießt etwa und keiner wird getroffen. Da ist einer, der vollkommen reinhaut, aber ich merke nichts. Weil dieser absolute ist rein und da ist keiner, der verletzt werden kann. Also. Das ist mir in deinem Alltag nicht so richtig. Nochmal. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt kommt wieder die Stimme aus dem Off. Im Alltag. Komm mal mit mir mit, ob das im Alltag auch funktioniert. Es geht, ich sag's dir. Die Leute sind so erstmal geschockt, die wissen gar nicht, wie ihnen passiert, und dann lachen sie. Das ist so über ihre Norm, über ihr Ding hinaus, dass sie es gar nicht ernst nehmen können. In Amerika immer, dann stehen dann die Frauen da und sagen, ah, have a nice day. Shut up, I don't want to listen to you. Fucking asshole, artificial bitch. Und dann fangen sie an zu lachen. Und dann fangen sie an, but I just wanted to be nice. Yeah, I try to be nice, I say. I try to be nice. I say, don't try. Nein, und dann sind sie, wenn du so über die Richtschnur gehst, das nimmt keiner persönlich. Nicht hoffentlich. Gehst in den Shop rein und sagst, I love you, I hate you too. Du brauchst, wenn es Humor, der Humor ist, entwaffnet sofort alles. Die merken, da ist nicht irgendeiner, der da ihnen was will, sondern es ist einfach nur, der ihnen zeigt, was für ein Blödsinn da läuft. Und dann lachen sie über sich selbst. Das mache ich eigentlich hier genauso, dass ihr anfangt, über euch selbst zu lachen, weil es da kein anderes Selbst gibt. Für wem willst du sonst lachen? Weil lächerlich bist du sowieso. Mann und Frau. Mann, Mann, Mann. Ja, noch irgendwas, was ich nicht durch die Blume sagen werde? Wer ist jetzt offen genug? Das was? Wer ist jetzt offen genug? Offen genug? Es ist mehr, dass die Hintertür aufgeht. Vorne Durchlaufposten. Jeder Moment ist ein Durchlaufposten. Aber du versuchst ihn zu sammeln und denkst, da ist irgendwas Wertvolles drin. Versuchst ihn dann deine Kette zu machen und um Halt zu schwingen und dann gebeugt zu gehen nach der Zeit mit allen deinen wertvollen Erfahrungen. Nie war ich wertvoller als heute. Wert das Echter. Ich bin so tief gesunken. Kettenhunde. Im Englischen gut, Gott wird zum Dog und dann zum Kettenhund. Chain Dog. Kettet sich selbst an Ideen, an Vorstellungen. Was für ein Idiot, wa? Und das bist du. Ich habe sehr oft immer meine Laune abhängig gemacht, wie viel ich im Portemonnaie hatte. Das hat mich echt oft in meinem Leben, gequält. Hatte ich viel Geld, kein Problem, aber sobald irgendwann mein Konto gesperrt war oder so und ich mich vor einem Flaschenpfand ernähren musste, na, dann wurde ich ein bisschen wütend auf mich selber. Und jetzt ist mir das also relativ egal. Klar, in die Augen würde ich auch sofort eine Million nehmen oder 300.000, aber... Nein. Ja, das wäre echt lieber das Maximum. Du bist ja bescheiden. Eine Million nur. Boah. Es reicht. Es reicht nie. Okay. Es gibt genug Lottokönige, die haben 3-4 Millionen. Nach ein paar Jahren waren sie mehr pleite als vorher. Dann waren sie richtig Sozialhilfe. Es gibt keine Garantieseite. Auch Warren Buffett, der hat nur einen Röhrenbildschirm zu Hause, weil er zu geizig ist für ein LCD. Ja. Die Tochter muss um jeden Groschen kämpfen. Sonne haben sie auch. Mit 60 Milliarden, ne? Egal, ob dir das ganze Universum gehört, du bist immer noch eine arme Sau. Ein Bettler vor dem Herrn. Der Reichtum ist das zu sein, was du bist, aber doch nicht irgendwas zu haben. Egal, wie viel oder wie wenig. Was für ein Schmarrn. Alles Bettler. Bill Gates, geht's denn noch? Bettelt da rum und tut so, als wenn er... seine Spenden da, dann sind die Milliardäre auf einmal, geben sie die Hälfte den Arm. Och Gott, och Gott. Gutmenschen, alle erschießen. Ne? Und wenn nur die Schlechten übrig bleibt, ist Ruhe. Kann sich keiner mehr vergleichen. Ich müsste an der Regierung sein. Fürchtet euch. Nur gut, dass ich keine politischen Interessen habe. So wie Eckhart Tolle mit seiner neuen Erde. Die willst du ja zerschießen. Was? Die willst du ja zerschießen, die neue Erde. Wenn es eine gäbe, ja. Ist ja das Problem, finde erstmal eine, die du erschießen kannst. Die alte gibt es noch nicht mehr, geschweige denn eine neue. Ja. Meister. Satt. Das wird eine Zeit dauern. Wenn er jetzt nicht anfängt, über euch zu lachen, dann... Ich meine, es ist nie zu spät, aber... Es ist doch wirklich schwer, also unmöglich eigentlich, wenn man morgens wach wird, nicht anfangen zu lachen. Wenn man den sieht. Ja, aber aus Lachen. Lachen ist besser. Weinen habe ich nichts dagegen, aber aus Lachen, nicht aus Selbstmitleid. Ja, komm. Ich arme Sau. Meine ganzen Perlen habe ich vor mich selbst geschüttet. Ich bin meine einzige Perle. Und wenn das meine einzige Perle ist, dann bin ich aber arm dran. Perlen. Ne, Christa? Bist du schon am Beten? Bravo! Weiter so. Die Leute machen so, damit sie nicht klatschen müssen. Oder wer die Hände so hat, der sind Mudra. Energie-Haltungsprinzip. Dann strömt es durch deine Hände in die andere Hand und wieder zurück. Wirst du jetzt tatsächlich der eine? Leute beten. Dann diese. Immer so. Hier an den Straßen, die Rumänien, die finde ich super. Da gucke ich immer, boah, die sind Schauspieler. Da kann sich Sonja Riemann wirklich am Riemen reißen. Jetzt kommt's. Katja Ziemann. Das sind wie Bilder von Boaccio, wie er heißt. Italienische irgendwas. Boccaccio? Das ist, glaube ich, ein Gericht, ne? Mit Brokkoli oder so. Tizian vielleicht. Das war aber ein Maler, ne? Nicht, ja? Kein nicht Enzian, ich wollte schon Aperitif Tizian oder Enzian. Weißblüte Enzian. Ich war nie so high wie mit Heino. Da hat er jetzt einen Nummer 1 Hit. Ja. Hat alle Toten Hosen nachgespielt und alle, und jetzt ist er der Superbauer. Die bösen Onkel sogar. Nee, die hat er ausgelassen. Die hat er ausgelassen. Rammstein. Ja, Rammstein. Rammstein. Bum, rum, rum. Heino als Rammstein. Das war finde ich gut eigentlich. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Man denkt immer, Heino war Wildgänse, fliegen übers Ding oder so, aber dann auf einmal kommt Gott, oh Gott. Ich würde auch im Wacken beim Metalfest auftreten. Und? April, April, ne? Okay, wir haben noch ein bisschen. Nichts mehr? Reicht? Schweiz liegt ganz platt da. Schweiz, alle Vögel sind schon aus. Schweiz ist das neue Gefühl. Wir lassen Heino jetzt. Verbrüdert. Alle Vögel sind schon tot. Es sind nur der Käfig übrig geblieben. Ja. Käfig voller Nerven, das war auch ein Schmarrn. Okay, noch was von der Alltäglichkeit? Hm? Nee? Was mache ich da im täglichen Leben mit oder so? Kann ich den meinen Eltern vorführen? Wo sind die denn? Deine Eltern? Wo sind die denn? Wo die sind? Nicht sag am Friedhof hier. Nee, Hausnummer ist nicht nötig, aber. Wo? Xanten. Xanten. Xanten. Das ist interessant. Die Xantener Straße. Am Rhein noch sogar. Konstantinopel. Konstanz. Bitte? Ja, in Xanten. Habt ihr den Schatz da versteckt, oder? Deine Eltern zu Hause sitzen auf dem Schatz. Die haben dich weggejagt, damit sie ihren Schatz behalten können. Ab, geh nach Berlin, Mädchen. Wir sitzen das aus hier. Ja, haben sie dich gerne gehen lassen? Ja. Ja. Also ich bin mir nach vorne gezogen, die Eltern haben gewollt. Nicht gewollt. Hab ich's doch gewusst. Aber ich habe zwei ältere Brüder, die kannten das glaube ich einfach schon. Die waren schon dran gewöhnt. Die wussten nach einer Zeit, fühlt sich's gut an. Einer geht noch. Warst du die Letzte? Mhm. Ja, dann haben sie ja Gott sei Dank hinter sich. Oder vor sich? Oder was? Soweit ich weiß, wohl ja. Soweit du weißt? Ja. Außer die verheimlichten Kinder, da wo nichts weiß, ne? Die Angenommenen irgendwo. Untergeschoben, ja. Die Kuckuckseier. Guck, guck. Ja, gut. Russland. Kalaschnikow. Schieß bitte. Schieß wieder. Ist das alles beschissen, meinst du? Schießbude. Da was. Ich bin verwirrt. Verwirrt? Das ist ja, gut. Ich war immer auf dieser Suche nach dem Verständnis darüber, warum ich immer in alte Muster verfalle. Aber ich... Du bist das. Warum gehe ich denn da immer wieder zurück? Ja, frag mich nicht. Ich bin schon seit ein paar Abenden, ob ich die Frage stellen darf. Also es kam ja immer mal wieder so hoch, ja, warum trifft man sich irgendwie immer wieder, also, auch mit Aggressionen oder so, dass man ja immer so... Das ist, da gibt es vom Dalai Lama eine schöne Geschichte. Da, er ist bekannt dafür, dass er jähzornig ist. Wenn Leute nicht genau tun, was er will, dann ist er total böse und grantig und haut auf die rein und macht richtig puh. Da haben sie mal gefragt, ja, wie kann das sein, dass ein Dalai Lama, der scheinbar erleuchtet oder wirklich jenseits von, dass der noch so viele Emotionen zeigt und Jähzorn und was kümmern mich die Gene meines Vaters? Ja, das fand ich gut. Also der Vater reagiert, also die Gene, die Konditionierung deiner ganzen Ahnen da hinten reagieren in dir. Aber das ist nicht deins. Das ist einfach nur ein Muster, was von irgendwann mal zusammengestrickt wurde und du bist jetzt gerade der letzte Hänger da. Der letzte Pullover. Da musst du nichts, das ist einfach nur deine Ahnen, die da reagieren, das bist du doch nicht. Ja, aber ich merke doch, dass ich reagiere. Ja, du merkst das Reagieren, oder du kennst doch keinen, der reagiert. Du hast die Erfahrung von einer Idee von einem, der reagiert. Aber eigentlich ist doch nur der Körper, der reagiert. Ja, also, wen kümmert's? Das ist alles dein Großvater, deine Großmutter, dein irgendwas, oder dein Onkel von links, oder deine Großtante von rechts. Und wer weiß, wen die damals getroffen haben und die ihn auf die Füße getreten haben. Wenn du jetzt den gleichen Menschen wieder siehst, so in der Figur, schon unterschrickst du dich und weißt gar nicht warum. Aber wahrscheinlich war das der Henker von deinem Großvater. Nein, ich mache jetzt kein. Ich hört sich an wie Witze, aber es ist die ganze Geschichte in der Vergangenheit bestimmt jetzt die Reaktion, die gerade passiert. Du kannst es nicht auseinandernehmen, du kannst nicht sagen, ich bin jetzt, was auch immer. Du bist die Summe aller Erfahrungen, die in dieser Linie von deinen Ancestors und Ahnen hier sich findet. Als so ein Klumpen von genetischer Anlage und Konditionierung. Und die reagiert jetzt auf eine andere Klumpen. Ein Klumpen reagiert mit dem anderen Klumpen. Und dann klumpen sie sich. Das ist ein Klumpenfeier. Konditionierung kann man nicht ändern. Auch die Konditionierung ändern zu wollen, ist Konditionierung. Auch das ist Konditionierung. Auch das ändern wollen oder nicht ändern wollen, ist Konditionierung. Eine Konditionierung löst nur die andere Konditionierung ab. Wo kommt das alles her? Du kannst sagen, aus der Summe von allen vergangenen Momenten oder Ereignissen ist dieser Moment entstanden. Genauso deine Reaktion. Die gehört nicht dir. Die Totalität reagiert auf die Totalität. Fertig. Das gehört dir nicht. Ja, und wenn ich denn im Alltag bin, also ich meine... Alter. Wo bist du denn hier? Ostermontag. Alltag, Ostermontag. Nicht Rosenmontag, Ostermontag. Eigentlich müsste man noch nicht blau sein. Weil Rosenmontag ist ein anderes Datum. Alltag. Was mache ich im Alltag? Reagieren, fertig. Schießen. Also ich meine, du schießt doch. Ist das so? Ich schieße im Alltag wie am Sonntag. Freihändig. Sogar ohne Pistole. Ich bin der Freischütz. Nein, ich will nur einen Hinweis darin, da gibt es keinen, der eine Schuld hat oder irgendwas. Auch die anderen haben keine Schuld, wie die reagieren, wie die agieren oder irgendetwas. Alles ist die Summe von allem, was war und sein wird. Kannst du sagen, die zukünftigen Momente, die schon da sind, bestimmen dein Verhalten jetzt. Damit die Zukunft so sein kann, wie sie schon ist, musst du jetzt so reagieren, wie du jetzt reagierst. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Alles hängt mit allem zusammen oder alles ist alles. Die kleinste Bewegung in dem entferntesten Sonnengestirn ist bestimmt genauso wie deine kleine Bewegung das Ganze. Es gibt nicht dein getrenntes Sein hier, was dann getrennt reagiert oder irgendetwas. Tja, machst du jetzt damit? Da musst du gar nichts mitmachen, sei das einfach. Sei einfach das, dem nichts gehört. Dir gehört nichts, du bist nicht der Besitzer von irgendetwas. Alles nur zweite Hand Erfahrungen, die dann nichts von dem, was du gerade erfährst, gehört dir. Weder der Erfahrene, der Besitzer, das Besitzende, Besessene gehört dir. Das heißt, jetzt könnte ich doch ganz einfach diesen Rucksack, den man so mit sich trägt. Den kannst du nicht wegwerfen. Du meinst, wenn du dann bist, wenn du gar nicht mehr da bist, fällt alles von selbst. Dann bist du das HB-Männchen, brauche lieber eine HB, dann geht alles wie von selbst. So, ich habe nicht. Wer will denn gleich in die Luft gehen? Bleibe lieber zu HB und genieße. Keine Ahnung. Ich würde nur sagen, du wirst dich immer wundern, wie du reagierst, weil du gar nicht wissen wirst, wo es herkommt. Ich kann nur sagen, es ist die Summe von allem, was war und die Summe von allem, was sein wird. Jede kleine Regung deiner Augenbrauen ist eine Regung der Totalität. Und ohne die Akzeptanz oder dass die Totalität dir die Energie gibt für irgendeinen Gedanke, kann nur niemals ein Gedanke erscheinen. Die kommt alle aus der Gesamtheit an sich, von dem Sein. Aber es gehört keinem, es gibt keinen relativen Besitzer da drin. Oder Handelnden, nie gegeben. Ich kann es nur sagen, ich kann nur darauf hinweisen, ich kann dir jetzt nicht irgendwie die... Ich will dich auch nicht abnehmen. Du gefällst mir mit Rucksack genauso wie mit ohne. Mich wird es nicht stören jetzt. Nachher auch nicht. Ja, aber da habe ich doch vorhin von geredet, dass hier die angenehm, dass hier keiner was von dir will, dass du dich änderst oder irgendwas ablegst oder irgendwas Besonderes wirst oder irgendwas verstehst. Das ist das Einzige, warum eigentlich Leute zu mir kommen. Weil ich nichts von ihnen will. Absolut nicht. Die sind genauso, wie sie zu sein haben. Die Summe von allem und die Summe von dem, was sein wird und die Summe von dem, was war und dem, was ist. Und es gibt keine Möglichkeit, dass sie anders sein können. Also habe ich gar keine Idee davon, dass die anders werden sollten oder müssten oder irgendwas. Meinst du, sonst könnte ich so viele gleiche Fragen ständig überhaupt ertragen oder überhaupt die Antworten ständig geben für immer die gleiche Frage oder einer, der 13 Jahre kommt und wieder die gleiche Frage stellt? Aber immer wieder glaubt, er hat sie noch nie gestellt. Das ist die Gnade des Vergessens. Aber er hat es halt nicht in der Hand, genauso wenig wie was dann kommt. Ob ich ihn auf ihn reinhaue und dann wieder versuche, eben das zum tausendsten Male wieder, wie sage ich es meinem Kind? Es ist so, du redest mit dem Baby und erwartest nicht, dass es was versteht. Genau so ist es. Das ist wie ein unschuldiges Baby, das, was du bist. Es hat gar keine Ahnung von irgendetwas. Da sprichst du zu. Aber nicht, weil... Und du erwartest aber nicht, dass das Baby das versteht und das nachplappert und das behält. Du redest einfach wie zu dir selbst. Zu dieser Unschuld selbst. Wo nie etwas zu sein hat oder passieren muss. Und das auch nicht wachsen muss, um zu sein, was es ist. Da muss auch nichts gehen und nichts kommen. Das Die Form des Babys ist einfach nur die Summe von Vater, Mutter und allen Dingern, aber das, was das Baby ist, ist doch vollkommener Unschuld. Und genauso ist das, was du bist, die vollkommene Unschuld. Und da gibt es ja auch gar nichts dran zu machen. Da will ich nichts von. Das ist einfach, zu mir selbst zu sprechen, was die Unschuld ist und fertig. Und ob da vorne einer ist, einen Rucksack trägt, Louis Tränke auf der Flucht oder so, oder ruft, der Berg ruft oder irgendwas. Das ist Sportspielspannung dann. Das gehört zu einem Nebeneffekt dessen, dass du bist, aber nicht das, was du bist. Und die Nebeneffekte sind die Summe von allen Effekten, die vorher waren und sein werden. Und kein Effekt kann bestimmen, wie der Effekt zu sein hat. Also alles bestimmt das Kleinste, wie es zu sein hat. Und es gibt keinen, der da das bestimmen könnte, oder was? Bitte? Ich dachte immer, ich könnte es bestimmen. Ja, das ist halt die, das ist die Idee. Das hat dir deine Mutter erzählt und dein Umfeld. Das hast du angenommen. Das ist aber auch eine zweite Hand Information, die du einfach so angenommen hast, weil es oft genug wiederholt wurde. Das ist Teil der Reaktion und Nebeneffekte. Dass die Mutter dir sagt, du bist aus meinem Körper, ich habe dich geboren, ich habe dir dein Leben gegeben. Das stimmt doch gar nicht. Leben kann man doch nicht geben. Wem? Wer gibt wem das Leben? Und welches Leben gibt welchem Leben das Leben? Deine Natur ist doch nie geboren beim Geborenwerden und wird auch nicht sterben bei dem, wenn du es verloren hast, dieses Werkzeug hier. Wenn das Automobil einfach nicht mehr anspringt. Animation noch ein bisschen, Elektro und dann auf einmal, okay, weg damit. Nächstes. Herzversagen. Und wenn die dritte Reanimation nicht klappt, dann nächstes, weg. Also wo ist da, ich will immer, es gibt keinen Schuldigen. Es gibt hier keinen, der jemals etwas getan hat, weder gut noch böse oder irgendetwas. Das ist eine vollkommene Absolution hier. Das ist eigentlich die Kirche. Was die Kirche leisten müsste. Ich meine es wirklich so, ich mache jetzt keinen Scheiß. Das ist Absolution. Absolute Absolution der, also Handlungslosigkeit. Dass es da nie einen Händler gegeben hat und nie einen Täter. Vollkommen Unschuld. Die reine Unschuld sitzt hier. Der ganze Sein, was hier vibriert, ist reine Unschuld. Es hat nie etwas gegeben, was getan wurde, zu niemandem. Nie tat jemand etwas zu einem anderen oder zu etwas anderes. Diese totale Non-Doership, was damit gemeint ist, wo Bewusstsein das Handelnde und das Behandelte ist und nie etwas zu erleiden hat und er sich selbst nie leiden kann, davon, da weise ich drauf hin. Also es gibt ja kein Zeichen, du Böser oder du was auch immer. Du bist das Böse, aber das Böse kennt kein Böses. Du bist schlimmer als das Böse. Du bist auch das Gute. Wie schlimm kannst du noch kommen? Aber du weißt nichts von Gut und Böse, als in dem, was du bist. Ja. Rucksack hin, Rucksack her. Immer noch Rückenschmerzen? Ist es besser, Rückenschmerzen oder verrückt zu sein? Fragen. Beides lieber nicht. Weil du es beides lieber nicht sein wirst. Pass auf. Nicht Christus. Christus. Christus. Das ist dann Christus. Christus. Haben wir heute die Feier, der Wiederauferstandene. Weil er wollte ja nicht gekreuzigt werden. Dann wurde er Christus. Ja. Warum kann der Kelch nicht mehr an mir vorübergehen? Vater, bitte. Nein, Christus. Ganz klein. Nein, Christus. Da kommt der Heilige Gral. aus diesem Becher trinkt, der wird nie wieder geboren. Der Jungbrunnen. It's funny, yeah? It's Jay. It's really, du siehst einen, der kein Wort versteht und der guckt dich an. Und wenn ich dann sage, du redest zu einem Baby, weil du, das ist dann, als wenn man zu einem Baby versteht kein Wort. Und der weiß nur, da bewegen sich Lippen und irgendwelche Frequenzen kommen aus diesem Mund raus. Das ist lustig. Und er guckt, da guckt. Ja, da ist Konstantin, guckt mich freudig an. What's your name again? Sergei. Sergei? Sergei. Ah, the same as Sergei. Every second Russian calls Sergei, yeah? Oh no. Like in Germany, Karl is really very common. Every father or uncle or anyone called Karl. Me too. Der böse Onkel. Onkel. Funny Germans, huh? Boah. Sorry, the second time you came, huh? Yeah, here. Jetzt müsste schon Dostoevsky in Deutsch. He goes straight to the top. Dostoevsky in German. Anasuya, take an example. Dostoevsky. In German. In German. Yeah. Or they are in German. But that's easy, yeah. No. Für mich nicht. No? That's easy for me. For that, I think for that I am? Yeah. Okay. So maybe a Russian question. Because then I don't understand the question either. Sergei. Du bist sag, what? Du bist recht. Du hast recht. Du hast recht. Ach du, ich bin recht. Ja, gut. Ich dachte, ich bin schon. Ja. Du bist schon recht. Wenn überhaupt, dann bin ich rechts außen. Oder jenseits von Recht und Ordnung. Ist recht. Ist recht. Ist recht. Erst recht. Was? Schüttelt sie den Kopf? Dem Bubi. Wir sind uns ganz schön ähnlich, wa? Mit unseren Bubi-Köpfen. Die Linke stimmt und nicht. Was? Das ist der Bob, nicht der Bubi. Du hast den Bobschnitt. Genau. Das ist Bubi. Bubi heißt das, ja. Das heißt Bubi. Bubikopf. Eierkopf. Heute ist Ostern. Hey, Bubi. Bubi Scholz. Ja, gut. Noch was vom Rucksack. Von den Mustern. Frau Musterfrau. Steht nämlich immer Petra Musterfrau auf den Ausweisen. Hat die keine Vergangenheit? Nur ein Gesicht? Ein Gesicht ohne Vergangenheit. ist wie eine Leinwand ohne Farbe. Poetry. Keine Frage aus dem direkt aus dem Rücken. Nee. Also ich weiß, wenn man so Rücken bewegt und wenn man dann lachen muss, ist nicht angenehm. Das ist jede Bewegung. Bei mir hilft immer nur der Hasensitz oder so. Dieser Beuger, dieser Krummding. Knie und dann ganz krumm machen. Da kommt das, mach dich krumm. Nicht arbeiten. Nicht vom Arbeiten. Gut, hier noch hinten was. Hm? Nichts mehr heute, oder? Können wir noch 15 Minuten? Entschuldigung. Ja, streng mich an. Platon ist auch fertig. Ich werde auch im Kürze verklumpen. Was? Ich werde auch im Kürze verklumpen. Du wirst. Ich heirate bald. Du wirst. Ja, ja. Dann geheiratet. Ein bisschen was von der Rente hat. Du wirst geheiratet. Ich verklumpe. Das ist ein besser Name. Du verklumpst? Du hast doch gesagt, deine Freundin ist Heidi Klump? Jetzt gibst du aber an. Ich verklumpe. Zwei Klumpen vermischen sich. Nennt man Ehe. Was ist mit diesem kollektiven Schuldbewusstsein zum Beispiel, was den Nazis den Juden angetan haben? Soll man das einfach auch, soll man sich schuldig fühlen? Dabei? Immer, als Deutscher. Schon meine die Augen auf. Man hat ja sonst nichts vom Leben. So ein bisschen Schuld. Das ist so ein Ding, was du jetzt gerade. Ja, weil im Gegensatz, ich habe jetzt Django Unchained, da gab es ein Interview mit dem irgendwas, dem einen Schauspieler da, und er sagt ja, seitdem ich weiß, dass bei der Sklaverei 80 Millionen umgekommen sind. Was? Nein, ist nicht unvorstellbar. Der Österreicher nicht. Nee, der nicht, der andere, der den Django gespielt hat. Bereits. Nein, nicht der. Oh. Der Schwarze. Ja. Ich meine, du brauchst in jede Nation, jeder hat seinen Scheiß da. Die Engländer haben die sonst was und die Buren, die Dinger und die Indonesien da und jeder hat irgendwie. Die Polen haben wir jetzt gerade, die regen sich gerade auf und irgendwas. Ich meine, da gibt es nichts zu entschuldigen, weil es eh nichts zu entschuldigen gibt. Ich schon, wenn ich ausgeführt habe, wenn ich danach gehe, dann gibt es doch nichts zu entschuldigen, hat doch nie einer was getan. Aber sobald es dann Nationen gibt und Interessen und Dinge, dann gibt es halt diese ganze Scheiß. Die Menschheit ist einfach Hölle. War immer Hölle, wird Hölle sein, ist Hölle. Und dieser kleine Teufel, der morgens wach wird, ist halt einer der Teufel, die in die Hölle ausmachen. Ne? Alltäglich. Was? Das war doch gerade die Alltäglichkeit. Die alltägliche Hölle. Man kann sich ja schlecht hinstellen und sagen, okay, das ist keine Entschuldigung. Man kann es sagen, es bringt auch nichts. Ja, richtig, genau. Ja, aber dann kann man es auch sagen. Dann kann man es auch lassen. Dann kann man auch das Gegenteil sagen, bringt auch nichts. Ja, ja. Das provoziert ganz schön. Ja. Aber es ist ja auch eine Aussage, ich meine, wer hat jetzt Schuld? Ich meine, die Frage ist auch ein bisschen. Habe ich ja vorhin versucht hinzustellen. Die Gesamtheit der Solidarität hat das erlaubt. Es gibt nicht den Deutschen, der das gemacht hat. Wer hat den Deutschen geführt? Wer hat den Führer geführt? Wer führt überhaupt was? Was bestimmt was? Ist das alles Gottes Wille? Ist Gott schuld? Hat Gott die Juden? Oder was? Wer hat jetzt die Juden? Oder gibt es überhaupt Juden? Gibt es Gott? Es gibt so viele Fragen und so viel. Wenn du da anfängst, dann bist du schon längst im politischen Sumpf gelandet. Am besten du weißt gar nicht, was passiert ist, ob überhaupt was passiert ist. Wenn es dich als Deutsch nicht gibt, dann gibt es auch die Juden nicht. Aber wenn es dich als Deutschen gibt, gibt es natürlich den ganzen Scheiß von, was Deutsche gemacht haben. Weil das alles in deinen genetischen Konditionierungen mitschwingt. Und auch die ganze Schuld, wenn du weltweit reist, sofort Deutscher, Aber ich habe immer so viele, die echt denken, also ich fühle mich nicht schuldig, denke darüber nach, wie schuldig ich bin, dass das passiert. Fahr doch mal nach Israel. Was? Was war's denn? Ich war schon mal in Israel, ich habe das jetzt nicht so als Kontext. Na, ich meine, es gibt Situationen, wo du auf einmal in irgendeine Sache kommst als Deutscher, auf einmal bist du halt die ganze Schuld. Ja. Kannst es nicht kriegen und dann kannst du sagen, ja, okay. Kannst du ja auch irgendwie einfach schon als Mann irgendwo sein. Was machen? Kannst du auch schon als Mann irgendwo sein, dann bist du schuld, wenn du Mann bist. Ja, das sowieso. Als Mann in Amerika, Männer gehen nicht mehr mit einer Frau allein in einen Aufzug. Ja, die lassen die erst vorfahren, fahren alleine hinterher. Ja, weil die Gefahr, dass die Frau sie dann beklagt für Belästigung und so und dann Geld dafür will, ist wirklich riesengroß. Da gibt es ganze Banden von Frauen, die vor Aufzügen stehen. Da lacht ihr. Da lacht ihr, das ist Realität. Genauso wie früher Leute, die vor dem Auto geworfen haben, damit sie das Geld von der Versicherung kriegen, stehen jetzt Frauen vor den Aufzügen und warten auf Männer, die nach Geld aussehen. Und dann reißen sich im Aufzug dann alles auseinander, als wenn sie dann belästigt wurden und kriegen dann ihre $500,000 dafür, als Schweigegeld oder so. Was meinst du, was alles in Amerika, wie das abläuft? Was? Ja, ist eine Geschäftsidee, ja? Also wenn ich Frau wäre und kein Geld, ich hätte schon Ideen. Und würde das so unter 40. Oder unser Wetterfrosch da. Ah ja. Na, der hat auch schon eine Scheißkarte gezogen. Ja. An jeder Ecke irgendwo gibt es dann irgendwelche Belästigungen. Dieser Film, der neue Film mit diesem dänischen Schauspieler da. Nur darum, weil ein kleines Kind da kurz was dummes Zeug erzählt. Und hinterher sagt, ich habe nur ein bisschen gelogen oder was, war schon zu spät. Der Mann ist wie in einer Zwangsjacke von irgendwas im Moment. Du machst eine falsche Bewegung, schon bist du gestempelt. Oh, arme Mann. Wir geben Taschentücher aus. Taschentücher oder Taschenbücher aus? Oder? Wie viel verhindere ich, belangt zu werden? Am besten, man hat kein Geld. Ja. Aber es war immer so. Irgendwas. Was möglich ist, wird ausgenutzt. Christa, siehst du, jetzt weißt du, was du als nächstes machst. Altes Kleid aus dem Koffer und dann vor den Aufzug. Wollen Sie mitfahren? Naja. Also es ist wirklich wie ein Dschungel, du weißt nie, was dir passieren kann im nächsten Moment. Echt verrückt. Du kannst dich verlieben im nächsten Moment, das Schlimmste, was dir passieren kann. Das war ja eben gerade noch harmlos. Verliebst dich in irgendwas. Und der will nichts von dir wissen. In der Hölle des Verliebtseins, wo keiner was von dir wissen will. Du kannst gar nicht heiraten, wenn du heiratest, hast du ja schon hinter dir. Die Liebe. Weil die Liebe, die nicht vollzogen wird, das ist ja die Schlimmste, habe ich gehört. Die längste, die hält ewig. Ja, noch Liebesfragen. Oder wie komme ich zu Geld oder so? Wie kriegen Sie sogar los? Hast du gerade Liebeskummer? Bitte? Ich habe immer Liebeskummer. Ich weiß gar nicht für wen und wegen was und warum, aber man hat eigentlich immer Liebeskummer. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie wandert von einem zum anderen. Es ist wie so ein Wandersack oder so. Wandersack. Hatte ich dann fest im Griff. Ja, liebe Liebenden, Frau Wander spricht wieder. Tom Wander zieht von einem zum anderen. Wander, heißt doch Wander. Die große. Wander. Wander, Wander, Wander. Ja, noch eine Frage von dem letzten. Fünf. Francais. Tout bien? No. Complète mofo. Exhaustement. Fu Manchu. Ja, noch eine Alltäglichkeit über. Nee. Oder eine tiefe Referenzpunkt im Sein oder so. Das ist die gleiche Richtung. Ja, ja, aber ich, nur als letztes nur noch darauf hinzuweisen, die Falle, die als nächstes kommt, ist immer die absolute Falle, in die du treten musst. Und wenn die nächste Falle der Referenzpunkt im tiefen Ruhe Leinwandgefühl steckt, dann ist es die nächste Falle, in der du triffst. Es ist immer das Nächste, was unvermeidlich zur Falle wird und du wirst da reintreten. Du wirst dran glauben, es wird deine Realität sein. Ob das willst oder nicht. Es ist so unmöglich, nicht in die Falle zu treten, die man sich selbst gestellt hat. Wahnsinn. Auch wenn ich das jetzt so gehört habe. Das ist vollkommen wurscht. Das vergisst du sofort, damit du dann wieder in den nächsten Scheißer dich verliebst. Ist so. Oder der nächste Umstand, oder das nächste Verstehen, oder das nächste was immer. Allein dann, dass du so gerissen bist und so gewahr, dass es alles Fallen sind und du trittst nicht mehr in die nächste Falle. Das ist die nächste Falle. Nicht in die Falle zu treten, das ist die größte Falle. Du hast keine Chance, also nutze sie. Und darum, diese Hilflosigkeit, das ist das Einzige, wo ich darauf hinweisen kann. Du bist vollkommen hilflos dir selbst gegenüber. Du kannst dich nicht bescheißen. Egal, was du tust oder nicht tust, was du verstehst oder nicht verstehst. Alles ist beschissen. Beschiss von vorne bis hinten. Aber von sich selbst beschissen zu wen kümmert's? Wenn du der Bescheißer, das bescheißene Beschissene bist, wen kümmert's? Du bist das, fertig. Du bist der Lügner, das Lügen und das Belogene. Der Fallensteller, die Falle und das, was da reintritt. Was ist denn, was soll's? Und du bist die absolute Intelligenz, der du nicht widerstehen kannst. Die absolute Liebe, der du nicht widerstehen kannst. Und die absolute Freude, der du nicht widerstehen kannst. Die Absolutheit, die sich selbst nicht beherrschen kann, weil es nichts Zweites gibt, das es beherrschen könnte. Diese vollkommene Kontrolllosigkeit. Weil ohne Zweites gibt es keinen Kontrolleur, der etwas anderes kontrollieren kann. Wenn alles der Kontrolleur, das Kontrollieren und Kontrollierte nicht verschieden sind im Wesen, wer kontrolliert da wen? Oder was? Und ich sitze hier und sage, freu dich auf den nächsten Beschiss. Weil nicht beschissen werden, dann fühlst du dich beschissen. Ich dachte, da kommt noch was. Aber also kümmert euch, es kommt immer was. Der nächste Schluck Kaffee, das nächste Einatmen, das nächste, was immer kommt, wird, ist schon da. Muss man sich absolut nicht drum kümmern. Die nächste Dummheit wartet schon. Und nicht dumm zu sein, das ist das Dümmste. Das ist so Kant, die reine Vernunft, der Unvernunft. Diese crazy wisdom. Tja, keiner mehr was? Doch, Karl, ich wollte gerne wissen, wann dein neues Buch auf den Markt kommt. Im Juni. Im Juli? Juni, glaube ich, Ende Mai. Oh, der schreibt gerade, der hat irgendwas hatte als Karl-Renz-Punkt sei sein, was du nicht sein kannst oder sowas. Ich habe gesagt, mach, was du willst. Oh, guter Thema. Ja, das könnte falsch interpretiert werden. Es ist aber eine Übersetzung vom englischen Buch, das ist schon bescheuert. Ich rede Deutsch die ganze Zeit über ein Ding und dann übersetze ein englisches Buch vom Bombay Talks. Ich meine, ich mag die auch da, weil die ein bisschen was auch immer mit. Indern ist immer so ein, wie mit Kindern. Im Englischen heißt es Heaven and Hell. Die bringen jedes Jahr 2-3 Bücher raus. Sie sind total bescheuert. Ich habe keins gelesen. Das letzte war, ist der Titel ist gut. Worry and be happy. Ja, kannst du bestellen. Kindle oder direkt da in Bombay. Jetzt ein bisschen Werbung machen. Worry and be happy. Nö, das ist, wie es ist. Don't worry is too much worry. Ich will noch ein paar DVDs von dir kaufen. Nein. Oh. Du bist das. Ja. Sollst du mich mal nicht an meine Dummheit erinnern, dann erinnert mich wenigstens das, was auf der DVD gesprochen ist. Oh, naja. In diesem Sinne, ja. Noch ein, was auch immer ihr jetzt macht, sei es so dumm, wie es kann. Und dann gucken die Karte an. Macht's gut. Das ist die Strafe jetzt, wa?